Guten Abend, meine Damen und Herren. In Querfunk Spezial heute wieder ein Beitrag aus der Serie Sachzwang FM. Am Mikrofon begrüßt Sie Dr. Indoktrinator. Heute haben wir drei Texte, zwei davon von Franz Schandl, einem Korrespondenten aus Österreich. Und einen von Gerhard Scheid. Alles wird sich um den Komplex Verfall, Zerfall, Populismus drehen. Wobei es aber nicht allzu konkret um Österreich geht, sondern eher allgemein gehalten ist. Der erste Beitrag von Franz Schandl heißt Am Trottoir der Gemüter. Da geht es um Populismus als Zuspitzung der Demokratie in Zeiten ihres Verfalls. Der zweite Beitrag ist von Gerhard Scheid mit dem Titel Demokratischer Rassismus. Schlanker Staat, schlagkräftige Gang. Und schließlich nochmal Franz Schandl zum Thema gesellschaftliches Marodieren. Ungeordnete Mosaiksteine eines Zerfalls. Dr. Indoktrinator wünscht angenehme Unterhaltung. Der Populismus bei den politischen Eliten der nachfaschistischen Ära eher verpönt, so ist er in den letzten Jahren salon- und hoffähig geworden. Nicht nur am rechten Rand, sondern auch und vor allem in der Mitte der Gesellschaft. Zweifellos, der Populismus ist populär. Ich bin ein positiver Populist, sagt etwa der österreichische Kanzler Viktor Klima. Populist zu sein gehört heute mehr denn je zum Anforderungsprofil eines erfolgreichen Politikers. Wenn hier in der Folge von Populismus gesprochen wird, dann sind ausschließlich aktuelle Strömungen in den Zentren des Kapitals gemeint. Als Prototyp dieses sekundären, das heißt postfaschistischen und postfordistischen Populismus gilt uns Jörg Haider, der auch des Öfteren als Fallbeispiel herangezogen wird. Unsere Analyse erhebt gar nicht erst den Anspruch, alles, was unter jenem Begriff firmiert, unter ein Dach zu bringen. Insbesondere der sogenannte Befreiungsnationalismus bleibt in diesem Text außen vor. Populismus meint Auslieferung an die Stimmung durch ihre Einforderung, was natürlich dazu führt, dass die tendenziell sowieso populistisch angelegte Politik im Zeitalter kulturindustrieller Diktate immer populistischer agieren muss, wollen ihre Träger in der medialen Arena bestehen. An ihr Ende gekommen, zeigt uns die Demokratie ihren blanken Hintern. Sie demonstriert sich kenntlich, doch fast alle schauen weg. Beinahe täglich blamiert sie auch ihre Tadler, denen nichts Besseres einfällt, als unentwegt gestrige Verhältnisse gegen heutige Zustände einzufordern. Der Populismus baut auf die ungebrochene Verallgemeinerung des gemeinen Menschenverstands, der auch in der Politik, ja in der öffentlichen Kommunikation überhaupt, kaltschnäuzig seine Allgemeingültigkeit behauptet. Politik soll gesäubert sein von jedem reflexiven und komplexen Gedanken. Sie soll sich ausrichten auf Unmittelbarkeit und Direktheit. Was hochkommt, ist eine Erregung, die geradezu widerborstig sich in ihrer einfältigen Dualität aufzudrängen versteht. Sie orientiert sich dann an so hervorragenden Kriterien wie leistungswillig gegen arbeitsscheu, inländisch gegen ausländisch etc. Immer freilich ist das eine ausschließlich positiv besetzt, während man sich vom anderen abgrenzt. Populismus bedeutet die Zurückdrängung von Erkenntnis und Begriff zugunsten eines dumpfen Gefühls, dem gesunden Volksempfinden. Es herrscht das Ressentiment. Es verlangt nach einprägsamen Formeln. Es will nicht denken, es will nur noch handeln. Geschehen muss was, wie der österreichische Volksmund sagt. Der Stammtisch erhebt sich und will zur Tat schreiten. Etablierte Politiken haben dem bisher unzureichend entsprochen. Sie haben einfach zu differenziert, zu rücksichtsvoll agiert. Der Populismus will nun diese Vorsichtigkeiten und Zurückhaltungen über Bord werfen. Ja, er verurteilt dieses zaghafte Lavieren und Taktieren seiner Konkurrenz als einen Makel des Systems. Wobei der Populismus unter System irgendwelche abgeleiteten Machenschaften versteht, zum Beispiel Skandale oder Privilegien, beziehungsweise gar die Bürokratie oder den Steuerstaat insgesamt. Was interessieren ihn Zustände, wenn er gegen Missstände loslegen kann? Der sekundäre Populismus ist die falsche Auflösung der Politikverdrossenheit. Kein Vorurteil, das nicht zum Applaus führen kann. Der Populismus ist ziellos, aber nicht zwecklos. Sein Zweck besteht in seiner Unmittelbarkeit, in der synchronen Begleitung des gesellschaftlichen Ablaufs. Er ist dessen verallgemeinerter Kurzschluss. Er ideologisiert diese Entwicklung, benennt seine Schuldigen. Er ist der synergetische Puffer, die real-fiktive Richtschnur der Orientierungslosen. Sein Mund ist so voll, wie sein Hirn leer ist. Musik. Stets findet der Populismus Demonstrationsobjekte, die singulär betrachtet wirklich grotesk und übel sein mögen, sodass sie nicht verteidigbar sind. Sensationierung, Skandalisierung und Kriminalisierung lassen jeden Anlassfall, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, als eigentlich der Gesellschaft untypische Absonderlichkeit erscheinen. Nicht eine spezifische Verwirklichung der Norm wird erkannt, sondern eine Willkür der Abnorm, die sofort bestimmten Menschengruppen typologisch zugeordnet wird, Sozialschmarotzern, Privilegienrittern, Machthabern, Spekulanten, Funktionären, Bürokraten, Gaunern, Ausländern, Juden etc. Während also die herkömmliche repräsentativ-demokratische Politik den komplexen Bedürfnissen irgendwie Rechnung tragen will, und je komplizierter das gesellschaftliche Aggregat ist, desto wirrer erscheinen nicht nur Teile, sondern auch das Gesamte, tut der Populismus so, als hätte er auf der gegebenen gesellschaftlichen Basis einfache Rezepte, die es nur durchzusetzen und anzuwenden gilt. Er banalisiert, aber gerade dadurch kommt er an. Er beharrt auf einer metaphysischen Eindeutigkeit, wo schon gar nichts eindeutig ist. Was Politik zu ihren besten Zeiten vermochte, das war eben die Aufrechterhaltung einer notwendigen Abgehobenheit von den aktuellen Stimmungen und Bedürfnissen, inklusive deren Vermittelbarkeit. Der repräsentative Parlamentarismus wollte sich eine relative Autonomie von den sinnlichen Gewissheiten seines Staatsvolkes durchaus bewahren. Diese Politik wollte nicht nur gegängelt sein, sie wollte auch gängeln. Das Trottoir der Gemüter war nicht ihr primäres Terrain. Die Volksmassen waren nicht ihr Fetisch, sondern durchaus auch Manövriermasse. Politik verstand sich als Vormund des Volkes, und das ist ausdrücklich nicht negativ gemeint. Wahrlich Übleres, dass die etablierten Parteien bisher, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, jeweils links von ihren Wählern anzusiedeln gewesen sind, spricht für jene. Der obligate Ansatz, dass man das Volk zwar anzurufen hat, ihm aber nicht ganz trauen kann, der verschwindet nun aber. Es ist der Populismus, der diese Restbestände bürgerlich immanenter Emanzipation eliminieren will. Diese Diskrepanz gilt es zu beseitigen, indem er ganz auf Identität und Gemeinheit setzt. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Da wir sowohl gegen die Herrschaft als auch gegen das Volk sind, warum sollen wir ausgerechnet für die Volksherrschaft sein? Demokratie meint die Selbstbeherrschung der sozialen Rollenträger, das heißt das tätige und geistige Bekenntnis des Individuums zu seiner Position. Herrschaft ist dem bürgerlichen Individuum, wie Günther Anders es nennt, eine immanente Größe. Es hat die objektiven Zwänge von Wert und Geld völlig aufgesogen, kann sich selbst ohne diese gar nicht mehr vorstellen, geschweige denn etwas anstellen. Es beherrscht sich wahrlich selbst, es ist seine eigene Instanz, sein eigener Herr. Herr und Knecht treffen sich in demselben Körper. Bürgerliche Freiheit determiniert Selbstbeherrschung, Selbstverfügung, Selbstgehörigkeit. Das Ideal des aufgeklärten Menschen blamiert sich an seinen Exemplaren. Der mündige Bürger entpuppt sich in bürgerlichen Zeiten stets als das hörige Subjekt. Typisch dafür ist das vielgerühmte Modell der kaum kritisierten Bürgerinitiative, in der noch einmal alle regressiven Komponenten der Demokratie konzentriert sind, die somit alles andere als einen Fortschritt gegenüber dem Repräsentativsystem darstellt, sondern bloß ein Zerfallsprodukt der Demokratie ist. Die Krise der Demokratie ist empirisch evident. Fast alles, was die Demokratie trägt, ist in Verruf gekommen. Parteien, Politiker, Bürokratien, der Parlamentarismus, die Gesetzgebung, der Proporz. Bejaht und das dafür umso frenetischer wird lediglich der volksgemeinschaftliche Kern. Der Populismus hat gegen die herkömmliche, von Funktionären und Mandataren geprägte Demokratie die besseren Argumente, da er sie zu Ende führt. Zu Recht beruft er sich auf das Volk und entzieht so denen, die sich auch auf dieses berufen, die argumentative Basis. Ich habe keine Angst vor dem Volk. Daher bin ich für einen weiteren Ausbau der direkten Demokratie. Jörg Haider mag kein klassischer Demokrat sein, ein Reinrassiger ist er zweifelsfrei. Die moderne Demokratie giert nach kommerzialisierter Abstimmung. Sie fragt nach Stimmung, will und muss diese demonstrieren. Der Populist ist dahingehend sogar der, in doppeltem Wortsinn, lautere Demokrat, da er ungeschminkt die Normalität zum Ausdruck bringt. Kritik und Demokratie gehen so nicht zusammen. Kritik fragt nach der Zurichtung der Stimmung, woher sie kommt, wohin sie will, kurzum, was ihr Charakter ist. Kritik kann Maß, Anzahl, Quantum nicht als letztes Kriterium zulassen und billigen. Was die Leute wollen, sollen sie auch kriegen, ist ihr inakzeptabel. Was rechte Demagogen wissen oder zumindest spüren, das will linken Demokraten überhaupt nicht in den Sinn kommen. Dass gerade in der Linken, ja sogar in der radikalen Linken, die Demokratie so anerkannt ist, wie der Populismus verkannt, ja beide wie natürliche Antipoden erscheinen, ist Ausgeburt dieser völlig unhistorischen Sicht bürgerlicher Herrschaft, die eben Demokratie von dieser entkoppelt, sie nicht als Formprinzip des Kapitalverhältnisses sieht, sondern als eher eine Form, ja Höhepunkt und Endpunkt menschlicher Kommunikation. Fällig ist die Entzauberung der Demokratie. Nichts verklärten die bürgerlichen Aufklärer und ihre linken Brüder und Schwestern so wie die Demokratie. Die allseits Bekannte ist die Nichterkannte. Griechisch wie Lateinisch. Populismus ist Demokratismus. Der Populismus ist seinem Wesen nach nicht der Gegner der Demokratie, sondern ihre Fortsetzung mit entschiedeneren Mitteln. Es ist die ursprünglich von der Linken propagierte und zwischenzeitlich fast allseits eingeforderte Demokratisierung der Demokratie, die zum Populismus führt. Demokratie hält die Demokraten auf Trab. Und die Demokratisierung der Demokratie ist unser Anliegen, schreibt Haider in seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Befreite Zukunft jenseits von links und rechts. Die normalen Leute nehmen es Haider nicht übel, wie er mit seiner Umgebung verfährt. Sein autoritäres Gehabe kommt prächtig an, sie selbst sind nichts anderes gewohnt. Kleine Leute hassen kleine Gauner, kennen sie sich doch selbst nur allzu gut. Haider aber, den sie lieben, ist kein kleiner Gauner. Ja, er prügelt diese vor einer begeisterten Menge regelrecht durch. Das ist Haiders Angebot. Er gibt ihnen Saures. Die Leute erfreuen sich gar nicht an seinen Wortschöpfungen, sondern an den Wirkungen, die sie auslösen. Sie wählen Haider nicht, weil er die Beschäftigungspolitik der Nazis gelobt hat, sondern weil er damit die Bonzen gezwiefelt hat. Die Verletzten wollen verletzen. Sie wählen zu Fleiß ihn, weil sie damit die Regierenden am meisten ärgern können. Die Qual, die sie den Oberen so einmal bereiten können, ist ja auf dem Bildschirm fast zu greifen. Es geht den Kaputtgemachten gar nicht darum, dass Haider ihr Leben besser macht, sondern nur noch darum, dass er das Leben anderer schlechter macht. So verpatzt sind die Leute, schreibt Markus Wilhelm. Haider ist ihr Stellvertreter, über den sie sich abreagieren können. Und es ist gar nicht so sehr das Ziel, das anspornt, welches könnte es auch sein, sondern die Methode des Umgangs. Jene, die sich von Bürokraten und Funktionären nicht drangsalieren lassen wollen, schreien nicht nach Emanzipation, sondern nach totaler Führung. Sie wollen richtig rangenommen werden. Nur in einem Führer kommen jene zu sich, die sich selbst fremd sind, endlich wieder aufschauen können. Die Rücksichtslosesten kassieren die Stimmen der am wenigsten Berücksichtigten. Der kleine Mann wählt ganz selbstverständlich die Partei der Großgrundbesitzer und Großindustriellen. Parteien Haiders und Prinzhorns. Das Volk folgt in instinktiver Genügsamkeit gleich einer Viehherde, die freilich auch von der Herde zur Horde werden kann, wiegelt man sie entsprechend auf. Anstatt zu meinen, der Wähler könne gar nicht Unrecht haben, wie das die etablierte Politik tut, aber nicht nur sie, gilt es umgekehrt festzuhalten, dass der kulturindustriell vorgefertigte Monadenauflauf außer in spezifischen Ausnahmesituationen unrichtig liegen muss. Sein Alltagsbewusstsein, der vielbeschworene gesunde Menschenverstand, ist nicht zu unterstützen, sondern ganz entschieden zu bekämpfen. Eine grundsätzliche Liebe zu den Stimmungen des Volkes ist jedenfalls eine irrwitzige, sie ist nichts anderes als die Unterstützung notwendig falschen Bewusstseins. Populismus pur. Was geleistet werden muss, sind radikale, aber nachvollziehbare Einwendungen gegen den Alltagspositivismus und seine Tücken. Die sogenannten kleinen Leute dürfen daher nicht aus der Kritik entlassen werden. Ihre Konditionierung ist zwar nicht ihre Schuld, ihre Genügsamkeit und Fügsamkeit jedoch kein ehernes Naturgesetz, dem sie absolut nicht entgegentreten könnten. Sie sind gefordert. Haider ist die Speerspitze des gemeinen Volksempfindens. Die Geführten folgen dem Führer, weil er ihnen folgt. Er ist jenes Markenprodukt, das am Markt tauglichsten ist. Man sehe sich seine Quoten, seine Einschaltziffern und seine Stimmen bei den Wahlen an. Das bürgerliche Subjekt ist auf einen wie ihn prädestiniert und trainiert. Das Heillose erwartet im wahrsten Sinne des Wortes Heil. Haider entzückt als Heilsbringer. Das Faszinosum aller Populismen des bürgerlichen Zeitalters ist in diesem Charisma der Erlösung zu suchen. Schwäche impft sich durch Unterwerfung und Hörigkeit. Der freiheitliche Parteigänger ist der absolute Fan. Der Fanatiker von gestern heißt heute Fan. Der Führerkult hat sich ins Star-Prinzip transformiert. Die Promi-Parade ist der Laufsteg der Kulturindustrie. Haider trägt dem sogar in der Satzkonstruktion Rechnung, indem der Egomane laufend ich, ich, ich, ich sagt. Ich möchte dieses Land. Ich werde diesem Spuk. Ich habe keine Angst. Man kann sich die direkt beim Stampfen vorstellen, die noch nicht losmarschieren dürfen. Ich und wir schließen die Reihen dicht. Das Du und das Ihr kann in diesem Szenario nur noch als Konkurrenz wahrgenommen und somit als individuelle oder kollektive Bedrohung empfunden werden. Aber das ist das moderne Programm. Weg von den anonymen Apparaten hin zum Individuum, lautet die Parole. Kein Zufall ist, dass der positive Populist Viktor Klima wie der negative Populist Jörg Haider nun auch seine Werbetexte im Staccato-Ich aufsagt. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Nirgendwo passt dieser Satz heute so gut wie in Österreich. Der Widerwille, den viele SPÖ und ÖVP zu Recht entgegenbringen, von dem bleibt die FPÖ weitgehend verschont, obwohl deren Konzepte, wie etwa der propagierte einheitliche Steuersatz durch eine sogenannte Flat Tax oder diverse Ausgabenkürzungen, noch um einiges aggressiver sind als die Sparpakete der rosa-schwarzen Regierung. Was Haider gelungen ist, das ist die Zusammenführung der Überfressenen mit den Underdogs. Gemeinsam gehen sie nun auf die Jagd. Letztere werden gar angehalten, den Sozialabbau voranzutreiben. Opfer verlangen nach Opfern, ohne zu begreifen, dass per Definitionem nur ihresgleichen und somit auch sie selbst das sein können. Doch im Verblendungszusammenhang geht dies unter. Erhält jede Aversion eine falsche Richtung. Natürlich sind die Haider-Wähler zum Teil bösartig, widerlich, niederträchtig, fies, gehässig, aber diese Eigenschaften sind ehrliche Produkte ihrer Lebensverhältnisse. Bevor wir uns ereifern wollen darüber, was die Leute anstellen, bitte ich, sollten wir uns doch ereifern darüber, was mit den Leuten angestellt wird. Wir haben für beides zu sorgen. Der Objektivismus neigt zur Rechtfertigung, der Subjektivismus zu einer billigen Schuldzuweisung. Nichtsdestotrotz gilt es aber, da hat Markus Wilhelm ganz recht, zwischen Haider und seine Wähler reinzukommen, zumindest wenn das als Sprengsatz zu verstehen ist. Man muss die Leute darauf stoßen, was sie sind, welche gesellschaftliche Rolle sie erleiden und ausleben. Gleichzeitig gilt es aber, auf der Unterscheidung von Charaktermaske und möglichem Charakter zu bestehen, also die Einheit des bürgerlichen Subjekts zu dekonstruieren, sie nicht als Selbstverständlichkeit zu akzeptieren. Integrität des Menschen und Identität des Individuums sind nicht eins. Von der Vermittlung her bedeutet das, dass der notwendige inhaltliche Angriff nicht sofort in einen persönlichen Übergriff übersetzt werden kann, dass also dieser furchtbare, trotz alledem, Standpunkt unterminiert wird. Praktischer Zweck der Kritik ist aber die Wirkung. Strategisches Ziel ist das Sich-an-sich-Reflektieren der jeweils Angesprochenen. Das ist jedoch ein schwieriges Unterfangen, läuft es doch stets Gefahr, selbst ins linkspopulistische Fahrwasser abzugleiten. Das spricht aber noch nicht gegen das Vorhaben. Loseisen statt Anknüpfen ist gefragt, selbst wenn die Versuche bisher in der Anpassung oder im Abseits endeten. Alles andere würde nämlich eine schicksalshafte Zusammengehörigkeit zwischen Fan und Führer nicht nur behaupten, was ja vorerst stimmt, sondern auch deren Unaufhebbarkeit. Wäre das der Fall, dann sähe es freilich finster aus. Zwei Sachen sollen noch extra angemerkt werden, ohne sie hier groß ausführen zu können. Erstens ist festzuhalten, dass immer wenn Jörg Haider klassische Mobilisierungen versucht, zum Beispiel Demonstrationen oder Volksbegehren, scheitern zumindest bis jetzt diese Versuche kläglich. Auch gilt es hinzuweisen, dass etwa die stimmenmäßig gleichstarke christlich-soziale ÖVP um ein Vielfaches mehr an Mitgliedern hat als die Haider-Partei. Der sekundäre Populismus ist ein Medienpopulismus. Nicht der Aufmarsch und die Massenversammlung stehen im Zentrum, sondern es ist das im Wohnzimmer vor der Kiste sitzende Publikum, das aufgrund der Kompatibilität freiheitlicher Programme von Haider zu Stimmen verwurstet wird. Zweitens ist es die obligate Verortung Haiders im äußerst rechten Eck, die es den Herren Normaldemokraten so leicht macht, von sich selbst und ihrer Freiheitlichkeit abzulenken. Wenn Haider Identität mit ihnen behauptet, beharren sie auf Differenz. Der freiheitlichen Chef weiß, was andere nicht wissen wollen. Die Zukunft gehört den freiheitlichen Bewegungen. Patriotisch, marktwirtschaftlich, gemeinschaftsorientiert und menschlich. New Labour vollzieht gerade diesen Prozess. In Deutschland darf man gespannt sein, wer die besseren Freiheitlichen sind. Edmund Stoiber und seine CSU oder Gerhard Schröder mit seinen Sozialdemokraten. Wenn nicht, dann soll nichts Schlimmeres passieren. Wenn es keiner von beiden schafft, gibt es nach Kohl eine freiheitliche Bewegung in Deutschland. Und diese Drohung würden wir nicht unter Größenwahn einreihen. Selbst das Wunder der Volksgemeinschaft, die vom Vernichtungskrieg gezeugte Wohlfahrt, währt nicht ewig. Die gesellschaftliche Schwerkraft des Wertgesetzes, das vom NS-Staat nur sistiert, dessen Wirkungsweise durch den Krieg nur aufgeschoben worden ist, macht sich erneut unangenehm bemerkbar. Mit dem Schrumpfen der Wachstumsraten und vom Fall des Eisernen Vorhangs beschleunigt, kehrt die große Krise zurück. Das Subjekt wird sich nach der Entzauberung des Wirtschaftswunders aufs Neue seiner wirklichen oder potenziellen Wertlosigkeit, genauer seiner Unfähigkeit, Wert im Sinne des Kapitals zu bilden, bewusst. Und es weiß mehr oder weniger deutlich, dass es ohne das Kriterium dieser Unfähigkeit, nämlich den Wert in Frage zu stellen, nur als fetischisierter Staatsbürger, das heißt als nationales Subjekt, diese Unfähigkeit gutmachen, einzig in der Volksgemeinschaft den Ausstoß aus der Gemeinschaft der Wertbildenden kompensieren kann. Und je mehr Kraft die Freuden des Warenkonsums inzwischen spenden können, desto schwächer der Einzelne, der sich immer weniger Waren leisten kann. Das Subjekt der heutigen Demokratie sehnt sich insofern nach dem Nationalsozialismus zurück, als damals der Staatsbürger alles war und der wahren Charakter der Arbeitskraft in ihm verschwand. Bewusst oder unbewusst ist die einstige Volksgemeinschaft der Referenzpunkt der Demokratie geworden. Jörg Haider hat nur ausgesprochen, was viele, niemand weiß wie viele, insgeheim oder offen meinen. Im Dritten Reich haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht. Doch der Referenzpunkt kann nicht mehr erreicht werden. Er erscheint vielmehr als archimedischer Punkt der postfaschistischen Demokratie. Und insofern sind alle Ewiggestrigen immer auch Ewigmorgige. Denn die ordentliche Beschäftigungspolitik wird niemand machen können. Dazu sind die Individuen als Geldmonaden und Arbeitskraftbehälter bereits zu sehr vereinzelt, die Staaten als Standorte und Märkte zu sehr verflochten. Er sollte also, wie der NS-Staat, den Arbeitern die Sorge um den Verkauf ihrer einzigen Ware abnehmen. Welcher heutige Staat wäre in der Lage, Arbeits- und Kaufkraft seiner Bevölkerung zu verstaatlichen, Lohn- und Preisstopps durchzusetzen und mit dem Wechsel auf künftige Beutezüge ein Arbeitsbeschaffungsprogramm zu finanzieren? Eine Beute, auf die ein solcher Wechsel ausgestellt werden könnte, gibt es nur mehr in einem Raum zu holen, den der Staat nicht erobern kann. Auf den Finanzmärkten. Was in dieser Situation entsteht, ist als demokratischer Rassismus zu begreifen. Der Referenzpunkt wird in jede einzelne Geldmonade eingesenkt. Da der Staat nicht imstande ist, die Individuen der Sorge um den Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft zu entheben, sieht sich jedes Einzelne, Vereinzelte, vor der Aufgabe, in sich selbst und für sich selbst zu tun, was der faschistische Staat einst für alle gemeinsam tat. Diese Atomisierung der Volksgemeinschaft, die in den einzelnen Atomen, das heißt im Bewusstsein der wahren Subjekte, die Volksgemeinschaft bewahrt, lässt sich ebenso an der Geburtenförderung wie an der Sterbehilfe ablesen. Von den Nazis als staatliches Programm in Angriff genommen, um die eigene Rasse höher zu züchten, wird heute vor allem die sozialdarwinistische Selektion demokratisch neu organisiert. Jeder sein eigener Staat. Es wird dem Einzelnen überlassen, dem einzelnen Behinderten oder der zukünftigen Mutter eines möglicherweise Behinderten oder dem einzelnen unheilbar Kranken und dessen Verwandten zu erkennen, dass es sich bei ihm selbst oder bei seinem Kind oder Verwandten um unwertes Leben handelt. Und im Sinne des zu realisierenden Werts handelt es sich tatsächlich um unwertes Leben. Der Druck, der dem Einzelnen diese Erkenntnis vermittelt, geht nun nicht mehr wie früher unmittelbar vom Staat aus. Die Vernichtung wird nicht autoritär durchgesetzt, sondern sollte nach Möglichkeit von jedem einzelnen Betroffenen bejaht werden. Hier ist nicht nur seine Opferbereitschaft für den Staat, sondern ebenso sein Selbstbewusstsein als Arbeitskraftbehälter und Warenvehikel gefragt. Eine Gesellschaft von potenziellen Selbstmördern, von Menschen, die stets zum Suizid bereit sind, sobald sich ihre mangelnde Fähigkeit, Wert zu bilden und zu realisieren, herausstellt. Das ist das neue Ideal, das die demokratische Rassehygiene bereithält. So könnte vielleicht auch von einer Verinnerlichung oder Subjektivierung der Volksgemeinschaft gesprochen werden, allerdings nicht im ursprünglichen psychoanalytischen Sinn, denn dessen Voraussetzungen, nämlich die Introjektion der väterlichen Autorität als primäre Vergesellschaftung des Individuums und die Spannung zwischen Ich und Über-Ich, die Innerlichkeit überhaupt erst möglich werden lässt, können von der Durchsetzung der wahren Form, insbesondere in der individuellen Reproduktion der Arbeitskraft, nicht unberührt geblieben sein. Werden doch nun die Staatsbürger en Detail zu jenem Konsum motiviert, den einst für sie der Staat en gros besorgte, und ist somit auch der Miniaturstaat, wie Wilhelm Reich die Familie nannte, aufgefordert, ein schlanker Staat zu werden. Sei es die unter Zeitdruck geratene traditionelle Kleinfamilie, sei es die neue alleinerziehende Mutter mit Teilzeitbeschäftigung. Ein gewisser Teil der Erziehung wird mittels elektronischem und digitalem Warenverkehr ausgelagert. Fernsehen, Computerspiele, Internet etc. Statt der klassischen Neurosen oder neben ihnen entsteht hier die ständige Frustration, zu wenig konsumiert zu haben. Und die Angst, zu wenig produktiv zu sein, weil Produktivität die Voraussetzung des Konsums ist, das weiß bereits jedes Kind. Die Familie verschwindet unter solchen Bedingungen nicht einfach, sie verliert jedoch an Eigengewicht gegenüber dem Verwertungsprozess, indem sie nun nicht allein auf die Arbeit vorbereitet, sondern vor allem den Konsum vermittelt, die Ware in die Erziehung einspeist und die Reklame zur frühkindlichen Erfahrung werden lässt. Ebenso wenig verschwindet der autoritäre Charakter, wie ihn Adorno einstmals als Voraussetzung des Faschismus beschrieb. Er tritt lediglich variierter in Erscheinung. Gehorsam und Unterordnung werden flexibler gehandhabt, um es sachgemäß auszudrücken, diversifiziert. Solche Atomisierung der Volksgemeinschaft produziert einen neuen Führertypus, der sich als Gegenpol zu den Parteiapparaten begreift und ein unmittelbares Verhältnis zum Volk, zu den Bürgern, beansprucht. Nach dem aufhaltsamen Abstieg des Silvio Berlusconi verkörpert ihn derzeit Jörg Haider am überzeugendsten. Immer wieder fordert der Jörg, wie er in der Parteiwerbung als Kumpel und naher Verwandter präsentiert wird, mehr Demokratie. Mehr Demokratie in Richtung Direktwahlrecht. Wer die Rolle des Volkes als dem obersten Souverän in Frage stellt, der stellt die Demokratie überhaupt in Frage. Dieser Typus vermag die direkte Demokratie gegen die Mechanismen der formalen Demokratie nur darum zu mobilisieren, weil die Medien dafür den Boden bereiten. Einerlei, ob diese ihm nun kritisch oder apologetisch gegenüberstehen. Durch die Warenform, die jede politische Information annimmt, durch die Degradierung des Politischen zum Anhängsel eines umfassenden Reklameapparats, wird sukzessive jene Distanz des Politischen zurückgenommen, die einstmals in Form von Parlament, Ausschüssen, Parteiapparaten und anderen zwischen Bevölkerung und Exekutive geschalteten Institutionen hergestellt worden ist. Eine Distanz, die es immer wieder auch erlaubt hat, gewisse Möglichkeiten einer Erziehungsdiktatur zu realisieren. Etwa wenn Bruno Kreisky, Verkörperung des alten josephinisch-keynesianischen Regententypus, die Frage der Todesstrafe explizit von einer Volksabstimmung ausschloss. Diese Möglichkeiten setzen allerdings eine relative Autonomie von Parlament, Ausschüssen und Parteien voraus, die eben durch jene Kapitalisierung politischer Information schrittweise liquidiert wird. Die Macht, die so vom Volk ausgeht, hat die Distanz zum Staat verloren und darum immer nur den eigenen Staat im Sinn. Wozu der Nationalsozialismus mittels Verstaatlichung die Grundlagen geschaffen hat, wird nun durch Kapitalisierung eingelöst. Das Volk ist, wie der Name schon sagt, Kriegsschar, Heerhaufen, eine nach den Schlachtplänen des Staats schon vorformatierte Bevölkerung. Aber es ist umso mehr Volk, je mehr es den Souverän verinnerlicht, Staat und Kapital in sich bereits versöhnt hat. Ein Satz aus Haiders Public Relations bringt es auf den Punkt. Keine Verstaatlichung des Menschen, sondern eine Vermenschlichung des Staates. Doch der vermenschlichte Staat oder das kapitalisierte Volk zerfällt sofort in Banden und Marodeure. Und Haider tut im Prinzip nichts anderes, als gleichsam diese volksgemeinschaftlichen Atomteilchen zu beschleunigen. Sein ganzes Auftreten scheint weniger davon bestimmt, das voneinander Abgekapselte zu vereinen zu einer großen, homogenen, staatstragenden Massenpartei, als es in Gestalt lauter kleiner, irrsinnig und irregulär agierender, rassistischer Banden und Einzeltäter zu akzelerieren. Im Unterschied zur alten nationalsozialistischen Rhetorik mit ihrem endlosen Redeschwall und ihrem hysterisch beschwörenden Tonfall genügen Haider stets einige spitze Bemerkungen und eindeutige Anspielungen. Zum Beispiel: Wenn man heute an einer Baustelle vorbeigeht und dort die Ausländer bis hin zu Schwarzafrikanern Ziegel schneiden und tragen sieht, dann denkt sich der österreichische Bauarbeiter schon etwas. Eben damit sollen die Weißösterreicher motiviert werden, den Fetisch des Kapitals und die rassistische Ideologie durchaus selbstständig weiterzudenken. Haider stachelt eher an, als in Trunkenheit zu versetzen. Er hat auch meist keine Massen vor sich, sondern nur das Mikrofon und die Kamera der Journalisten. Wie die medialen Auftritte und Statements von Haider sich von den Massenkundgebungen und Schauspielkünsten der Nazis abheben, so unterscheiden sich auch die Partei, die er formiert, und der Staat, den er anbietet, von NSDAP und Drittem Reich. Wenn er, ganz im Gegensatz zur ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, immer wieder einen schlankeren Staat, eine Verschlankung des Staates fordert und in Aussicht stellt, so ist darin nicht allein eine seiner taktischen Anleihen beim Neoliberalismus zu sehen, sondern ein durchaus neues politisches Konzept. Der schlankeste Staat ist die Verbrecherbande. Tatsächlich bietet die Partei Haiders in ihrer inneren Struktur wie in ihrem öffentlichen Auftreten, in der politischen Aktion wie in der Physiognomie ihrer Protagonisten, mitsamt den in letzter Zeit grassierenden Finanzaffären, eine perfekte Illustration für die These, dass sich Staat und Gesellschaft mehr und mehr in Gangland verwandeln, das von rivalisierenden Banden oder Rackets beherrscht wird. Dabei handelt es sich freilich zunächst nur um Analogien, die sich im Einzelnen feststellen lassen. Die Trennung zwischen rechtsstaatlichem und kriminellem Raum aber nicht unbedingt aufheben. Auch die NSDAP trug in mancher Hinsicht und in mancher Phase die Züge einer Gangsterbande. Es war nicht so weit hergeholt, dass Precht gerade ihren Aufstieg mit einem Stück aus dem Chicagoer Gangstermilieu porträtierte. Und so hat die Durchsetzung des Nationalsozialismus ebenso bereits Horkheimer und Adorno über den Ausgang der Geschichte als Bandenkrieg spekulieren lassen. Horkheimers Analyse des Racket könnte sogar unmittelbar auf die Haidersche Partei angewandt werden. Racket bedeutet Erpresserbande ebenso wie Selbsthilfegruppe und Wohltätigkeitsverein. Die völlige Brechung der Persönlichkeit wird verlangt, absolut bündige Garantien der künftigen Zuverlässigkeit. Das Individuum muss sich aller Macht begeben, die Brücken hinter sich abbrechen. Als der echte Leviathan fordert das Racket den rückhaltlosen Gesellschaftsvertrag. Schreibt Horkheimer. Solche Verträge schließen Haiders Gefolgsleute ab. Entspricht das Individuum nicht dem absoluten Treuebund und wird es etwa unzuverlässig, droht es die Interessen der Bande zu verletzen, muss es natürlich ausgeschaltet werden. Die Geschichte der Freiheitlichen in Österreich ist voll von derartigen Aktionen, wovon in der Presse jeweils ausführlich berichtet wird. Auch hier arbeitet die liberale Öffentlichkeit ganz im Dienste der Haiderschen Politik. Sie ist die große Verstärkeranlage, durch die das Minnetekel, das mit der Ausschaltung eines Parteifunktionärs gesetzt wird, erst seine ganze Bedrohlichkeit bekommt. Ein großer Teil der Faszination dieser Partei geht gewiss auf die offene Zurschaustellung und mediengerechte Aufbereitung von Gangsterattitüden zurück. Haider ist der große Gangster-Rapper der europäischen Politik. Die Gang ist Primitive Democracy, schrieb Frederick M. Thrasher in seiner grundlegenden Studie über die amerikanischen Gangsterbanden der 20er Jahre. Dass es sich bei Haiders Bubal-Partie um eine funktionierende Parteiendemokratie handelt, ist also für jemanden, der die inneren Strukturen von Verbrecherbanden kennt, keineswegs ironisch zu verstehen. Jeder, und sei er noch so klein und unbedeutend, hat hier die Chance aufzusteigen, und anders als im bürokratisierten Staatsapparat kann er dies sehr schnell. Eine wahrlich direkte Demokratie. Und er kann jederzeit das Recht auf umfassenden Schutz beanspruchen, solange er sich mit der Macht identifiziert, die ihn beherrscht. Es ist diese innerparteiliche Demokratie, von der die sogenannten Protestwähler magnetisch angezogen werden. So wollen sie ihren Staat. Für die politischen Schutzgelder, die der Staatsbürger und Wähler mit Steuern und Stimmen zahlt, erklären sich Partei und Staat bereit, in ihrem Revier den Schutz der Bevölkerung und die Vertretung ihrer Interessen zu übernehmen, den Standort zu sichern und den Arbeitsmarkt abzugrenzen. Die Transformation der Partei alten Typs in eine Bande neuen Typs stellt demnach den Versuch dar, Flexibilität des Kapitals und Fixierung der Arbeitskräfte neu zu vermitteln. Gerade dies aber heißt, den Rassismus zu intensivieren. Der nationale Schutz des Arbeitsmarktes ist von umso größerer ideologischer Bedeutung, je mehr das Kapital nationale Grenzen real überwindet. Der Begriff der Bande hat allerdings die Tendenz, sich zu verselbstständigen. Mit ihm verbreitet sich nicht selten jene Nacht, in der alle Kühe schwarz sind. Wolfgang Port, dessen Polemiken gegen die deutsche Nation in den Köpfen der Linken von einzigartiger Bedeutung waren und mittlerweile legendär sind, scheint ganz in den Bann dieses Begriffes geraten. Brothers in Crime, Ports letztes Buch, lässt Geschichte als Abfolge von Rackets in wechselndem Gewand erscheinen und ersetzt die Frage von Gewaltmonopol und Wert durch den Hinweis auf Waffen und Beute. Was als Resultat gilt, löscht sein Gewordensein aus. Und die Theorie hält nur noch das Resultat fest, statt in der Kritik des Resultats das Gewordensein sichtbar zu machen. Schon in Horkheimers und Adornos Überlegungen aus den 40er Jahren treten Rackets das Erbe der Marx'schen Klassentheorie an, als hätten die Banden in Gestalt von Monopolen den Wert nur als Mittel benutzt, um an die Macht zu kommen und ihn dann, zusammen mit der Zirkulationssphäre, beseitigt. Fixiert diese These den historischen Moment, da der NS-Staat das Wertgesetz sistierte oder besser gesagt auf die Probe stellte, wodurch der Verwertung des Werts schließlich neue Bahn gebrochen wurde, so nehmen Adornos spätere Studien zur negativen Dialektik die Kritik des Werts als Inbegriff aller Kritik sozusagen stillschweigend wieder auf, ungeachtet der früheren Annahme, dass die Rackets dessen ökonomische Apparatur längst zerschlagen hätten. Rorth hingegen hält an der Position der frühen 40er Jahre fest. Der Wert habe aufgehört zu bestehen, das Wertgesetz sei durch das Gesetz des Stärkeren abgelöst worden, heißt es bereits in der Theorie des Gebrauchswerts von 1975. Und ohne sich die Frage zu stellen, ob solche Stärke sich nicht fortwährend der Verwertung des Werts verdankt, malt der Theoretiker, der zum Satiriker geworden ist, dieses Gesetz des Stärkeren nur mehr in allen Facetten aus. Für die Vorgeschichte des Staats deutet Port immerhin noch so etwas wie einen geschichtlichen Prozess an, wenn er den als Mafiajäger berühmt gewordenen und schließlich ermordeten Untersuchungsrichter Giovanni Falcone zitiert, der erkannte, dass die Mafia der Ausdruck eines Verlangens nach Ordnung und damit nach Staat sei. Und daran die Bemerkung anschließt, dass der Staat die Spätform der Bande ist und die Bande im Erfolgsfall die Frühform des Staats. Näher denn je aber liegt es heute, die Bande auch als Spätform des Staats zu begreifen. Die Krise nationaler Systeme treibt das Individuum in die Bande, die allein noch sein Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen und ihn mit dem Notwendigen zu versorgen verspricht. Zur Spätform wird sie, weil ihr im Unterschied zum Nationalsozialismus die Möglichkeiten fehlen, der Krise der Verwertung im großen Maßstab zu begegnen. Der Rassismus ist der Punkt, an dem die Analogie zwischen den öffentlich legal oder illegal agierenden politischen Banden und den ganz gewöhnlichen, im Geheimen operierenden, rein kriminellen Gangs falsch wird. Sie ist von diesem Punkt aus gesehen nicht nur eine Verkürzung, sondern eine Verharmlosung. Die Gemeinschaft der kroatischen, serbischen und albanischen Nationalisten und deren Bindung an die jeweiligen Warlords unterscheidet sich von dem, was Bauern und Drogenbarone in Medellin oder Händler und Camorra-Bosse in Neapel zusammenhält. Und unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Drogenmafia von Albanern zunächst etwas anderes als die Befreiungsarmee UCK, so viele Spuren auch von dieser zu jener zurückführen. Die Beutezüge der jugoslawischen Banden sind im selben Maß ethnische Säuberungen, das heißt rassistische Aktionen. Und die Gewalt nimmt auch aus diesem Grund andere Formen und Dimensionen an, wenn auch alle Vergleiche mit dem Nationalsozialismus durch die westliche Presse, die immer nur die Serben betreffen, fehl am Platze sind. Ein reeller Gesamtkrimineller, wie zum Beispiel Ernst Lohoff die nationalen Spaltprodukte Jugoslawiens bezeichnet, ist etwas anderes als ein realer Normalkrimineller. In ihm konzentriert sich das Interesse einer Bevölkerungsgruppe, die sich als Nation fühlt und ihren Staat will, in welcher Form auch immer sie ihn noch bekommen kann. Es handelt sich um eine Organisation mit einer in höherem Grad fetischisierten Zusammensetzung und auf dieser Basis gehen Terror und Vernichtung stets über die rationale Mittelzwecklogik rein krimineller Taten hinaus. Der Mythos eines Bandenführers ist harmlos im Vergleich zu dem eines nationalen Führers. Mag dieser, die Ideologie der Nation abgezogen, auch nur eine Bande anführen. Bande ist nicht Bande, wie auch Auflösung und Spaltung des Gewaltmonopols im ehemaligen Jugoslawien nicht mit dem Strukturwandel des Parteiensystems in den rechtsstaatlichen Verhältnissen von Schengenland gleichzusetzen sind. Das Problem liegt vielmehr darin, dass es der postfordistischen Demokratie gelingt, solche Tendenzen zu integrieren, die außerhalb der geschützten Metropolen das Gewaltmonopol unterminieren. So transformiert Haider die Strukturen von Banden einstweilen in rechtsstaatliche Instrumente der direkten Demokratie. So gefährdet die reale Existenz national befreiter Zonen, die von Neonazi-Banden auf dem Gebiet der ehemaligen DDR beansprucht werden, nicht unbedingt das Gewaltmonopol, kann vielmehr sogar als eine Art Outsourcing des Staats begriffen werden.